Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe ein Leben zerstört. Wer von euch hat das Leben eines anderen Menschen zerstört? Bewusst, gezielt oder vielleicht aus Versehen und ohne eigene Schuld? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann könnt ihr das machen unter 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Ich habe ein Leben zerstört. Ich trage vielleicht große Schuld. Wenn ihr mich anrufen wollt, dann macht das 0800 5678 111. Erster Anrufer Sascha heute Nacht und der Sascha ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Sascha, was hast du getan? Ja, ich habe einen Kollegen von mir in Drogen mit reingezogen und hinterher einen Autodiebstahl und er sitzt dafür jetzt im Knast. Mhm. Wie alt warst du und wie alt war er, als das anfing? Ich war 17,5 und er war 16. Mhm. Und wie hast du ihn in diese Drogenszene reingezogen? Ja, es war so, ich habe früher Drogen konsumiert, Crack, Heroin und Speed. Mhm. Und er wusste da von Anfang nichts und dann kam er eines Abends unerwartet zu Besuch. Mhm. Und ja, da wollte er es auch ausprobieren und als erstes wollte ich nicht und dann konnte ich ihn nicht mehr die ganze Zeit betteln hören und dann habe ich ihm auch mitgegeben und so, ja, wie es dann üblich ist bei Crack, na, hat er davon auch nicht mehr losgefunden. Mhm. Das war der Einstieg. Und wie ging es dann weiter? Erzähl es mal ein bisschen ausführlicher. Ja, wir haben dann einige Sessions gemacht mit Drogen, mhm, öfters Auto klauen gegangen, Autos verkauft, um unser Geld zu machen. Und hast du das mit ihm alleine immer gemacht oder mit anderen Jungs auch noch oder Mädels? Mit ihm alleine. Mit ihm alleine. Und du hast ihn ja auch zu diesen Autoklau-Aktionen auch, kann man sagen, angestiftet. Kann man das sagen? Ja, er ist durch mich darauf gekommen. Mhm. Mhm. Hattest du denn vorher schon in Sachen Autoklau-Erfahrungen? Ja. Mhm. Wie viele Autos habt ihr geklaut? Über 20 Stück. Was habt ihr mit den Autos denn gemacht? Verkauft. Wie habt ihr sie verkauft? Wo verkauft? In Holland. Sind rübergefahren nach Holland. Ich hatte durch einen anderen Kollegen früher aus Köln von mir eine Adresse gehabt, von dem ich das auch alles gelernt habe. Der hat mich dann auch mitgenommen. Und dann haben wir beide dann hinterher auch das gemacht und sind dann dahin gefahren, um uns auch die Drogen leisten zu können, die wir brauchten. Mhm. Gab es denn jetzt außer den Rauschgiftgeschichten, Autoklau, noch andere Delikte, die ihr euch habt zu Schulden kommen lassen? Von meiner Seite aus nicht. Was er vorher, bevor ich ihn kannte, gemacht habe, weiß ich nicht. Mhm. Wann ist er jetzt gefasst worden? Also es ist so, er sitzt jetzt seit dem 3.11. drin und erwischt worden ist er am 20.09. letzten Jahres. Mhm. Bei was seid er oder bei was ist er erwischt worden? Beim Autoklau. Beim Autoklau. Zu was ist er jetzt verurteilt worden? 1 Jahr und 10 Monate ohne Bewährung. Mhm. Du warst nicht dabei? Doch, ich war auch mit dabei. Es war so, wir sind dann abends losgezogen, haben uns voll Speed gezogen, dann sind wir Auto klauen gegangen, wie üblich. Er saß am Steuer und ja, dann sind wir gefahren und dann diesmal nur zum Spaß, was wir auch hin und wieder mal gemacht haben, wenn wir Drogen konsumiert haben. Und ja, dann nach einer Stunde ungefähr hatten wir dann eine Polizeistreife hinter uns und da hatten wir erstmal eine Verfolgungsjagd gehabt, haben es dann letztendlich nicht geschafft, weil wir so einen Pfosten über den Haufen gefahren haben. Davon ist wohl sehr wahrscheinlich die Ölwanne aufgerissen. Auf jeden Fall hat der Wagen nicht mehr gezogen und dann sind wir in der Hecke zum Stehen gekommen. Das war auf der Grenze in der Nähe zu Belgien, ziemlich viel Waldgebiet. Ja, und dann haben wir beide versucht zu flüchten. Ich habe es geschafft und ihn haben sie gekriegt. Jetzt hast du gerade gesagt, am Anfang, oder dich auch so zu unserem Thema gemeldet, ich habe ein Leben zerstört. Das heißt, dass du große Schuld empfindest, diesen Jungen, muss man ja sagen, der war erst 16 Jahre, als es anfing, damit hineingezogen zu haben. Ja. Würdest du sagen, dass, ja, dass wenn du nicht gewesen wärst, es alles gar nicht so gekommen wäre bei ihm? Für ihn zumindest nicht, nein. Mhm. Wie gehst du jetzt mit dem Gefühl um, mit diesem Schuldgefühl? Das ist ja ein heftiges Gefühl. Na, ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ich versuche es zu verdrängen, aber es klappt nicht immer. Mhm. So, das ist jetzt die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass du ja genauso viel Schuld auch trägst, zumindest an euren ganzen kriminellen Straftaten, die ihr da begangen habt, wie er. Du bist geflüchtet. Mhm. Du wirst eigentlich ja auch noch gesucht, ne, von der Polizei. Oder? Ja, nur wir haben keine Fingerabdrücke hinterlassen, weil wir Handschuhe anhatten. Mhm. Ja, und er scheint mich ja noch nicht verpfiffen zu haben, weil ansonsten hätten sie mich ja schon längst geholt. Ging dir dieses auch oft durch den Kopf? Sagt er es, sagt er es nicht? Ja, sehr oft. Jetzt nimmt er die gesamte Schuld ja alleine auf seinen Rücken, ne? Was da vorgefallen ist. Kam es dir denn noch nicht in den Sinn, aus einem Ehrgefühl vielleicht ihm gegenüber auch, aber auch für dein eigenes Gewissen zu sagen, ich stelle mich der Polizei? Nee. Warum nicht? Warum nicht, Sascha? Um vielleicht auch einen ganz neuen Anfang zu machen. Kein Bock darauf, im Knast zu gehen. Naja, klar. Aber dein Freund sitzt jetzt im Knast, den du mit reingezogen hast in den ganzen Schlamassel. Und der ist sogar noch so drauf und sagt deinen Namen offensichtlich nicht. Würde ich andersrum genauso machen. Ja, ja, klar. Aber es ist ja ein noch größerer Zug, wenn du jetzt freiwillig sagst, hier Leute, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe ihn auch sogar mit angestiftet. Damit kannst du seine Schuld ja auch noch minimieren. Oder seine Strafe. Nee, das glaube ich nicht. Weiß man nicht, aber egal. Auf jeden Fall würdest du dich auch mit zu dem bekennen, was du auch angerichtet hast. Was machst du im Moment überhaupt? Gar nichts. Hängst rum? Ja. Mhm. Wie lange hängst du schon rum? Wie viele Jahre? Seit 3,5. Mhm. Wie und wo lebst du? Na, ich habe vorher in Köln gelebt. Mhm. Auf der Straße. Mhm. Damit hat das dann halt auch alles angefangen. Mit den Drogen. Und dass ich dann halt die Leute kennengelernt habe, mit Autoklauen und so. Warum bist du von zu Hause so früh weg? Ja, Stress immer mit meinem Alten gehabt. Mhm. Und hast du jetzt im Moment eine Wohnung? Ja, vom Sozialamt. Mhm. Bist du alleine im Moment in der Wohnung? Nee, im Moment nicht. Mhm. Ich höre so ein Geklacker im Hintergrund. Ist ja, ein Kollege von mir ist gerade. Mhm. Also er weiß Bescheid um deine Geschichte. Ja. Mhm. Du wohnst in einer Wohnung vom Sozialamt und ich könnte mir vorstellen, dass du dir das Geld, was du sonst noch so brauchst, auch noch anders besorgst, ne? Oder? Ja. Was machst du? Immer noch Autoklauen. Immer noch Autoklauen. Mhm. 19 Jahre bist du erst alt, ne? Mhm. Wie soll es weitergehen? Hast du einen Plan? Ich weiß es nicht. Ist ja eigentlich ein scheiß Leben, ne? Ja. Wie würdest du dir dein Leben wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Alles nochmal von vorne. Und dann? Alles ganz anders machen. Wie würdest du es denn machen? Schule zu Ende machen, Ausbildung. Wie lange bist du zur Schule gegangen? 7 Jahre. Also kein Hauptschulabschluss? Nein. Was für eine Ausbildung würdest du gerne machen wollen, wenn es denn ginge? Wüsste ich nicht. Irgendwas Handwerkliches? Nee, weniger. Bin ich nicht so geschickt. Mhm. Auf jeden Fall eine Ausbildung. Mhm. Und dann? Was wäre so dein Lebenstraum weiter? Familie? Irgendwann mal? Vielleicht. Mhm. So, das sind so die Wünsche, die Träume, die du vielleicht auch mal gehabt hast. Mhm. Die Realität sieht jetzt ganz anders aus. Ich sag dir mal die Realität, wie die wahrscheinlich in der nächsten Zeit sich abzeichnen wird. Du wirst das eine Weile so mitmachen, weitermachen. Du wirst immer mehr absteigen in die Gosse. Du kommst vielleicht immer noch mehr drauf auf Drogen. Irgendwann packen sie sich sowieso. Und dann sieht deine zukünftige Karriere so aus, dass du im Knast landest. Und immer und immer und immer wieder, Sascha. Ich weiß nicht. Ja, Vielleicht. Ich bin fast sicher, weil es passiert ja nichts. Du hast ja im Moment gar keine Chance. Du hängst ja schon ziemlich drin, tief drin in der Scheiße. Ja. Und von alleine passiert da auch nichts, dass du herausgerissen wirst. Du kannst dir einen Beruf abschminken, du kannst dir eine Familie abschminken, Kinder abschminken, eine Wohnung abschminken, gar nichts. Wie groß ist das Drogenproblem eigentlich im Moment? Ja, ich nehme zurzeit nur noch Speed und Haschisch. Mhm. Viel Speed? Täglich? 3-4 Gramm. Verdammt viel, finde ich. Also bist du richtig abhängig davon, kann man sagen, ne? Ja, also wenn ich es nicht habe, drehe ich für mich durch. Mhm. Darf ich dich mal fragen, warum du dich hier bei mir gemeldet hast heute Abend? Vielleicht, weil es mein Gewissen ein bisschen erleichtert. Mhm. Ist dir so eine Meinung wichtig, wie von jemandem wie mir, den du eigentlich gar nicht kennst? Ja, ich gucke mir deine Sendung jeden Abend an. Mhm. Ich sag das nicht leichtfertig, Sascha, was ich gerade gesagt habe, und ich will es jetzt auch nochmal wiederholen. Ich sag's nicht leichtfertig. Wenn ich meine, dass du dich selbst bei der Polizei stellen sollst. Ich weiß, im ersten Moment wirst du denken, der hat einen Knall. Aber vielleicht ist das die einzige Chance und die einzige Notbremse für dich, in ein anderes Leben hineinzukommen. Du bist doch verdammt jung und du hast noch 1000 Chancen vor dir. Wenn du dich jetzt stellst, ein gutes Verfahren kriegst, einen guten Richter kriegst, und wenn du die Drogengeschichten in den Griff bekommst, vielleicht im Knast eine Ausbildung machst, oder den Schulabschluss zumindest nachholst, hast du wirklich die reale Chance, ein normales Leben irgendwann zu führen, so wie du es gerne vielleicht auch führen möchtest. Ein ordentliches Leben, so wie es dir gefällt. Und nicht im Stress und Angst und wie, so wie du jetzt lebst im Moment. Im Siff lebst du im Moment, ne? Kann man so sagen. Eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich da mal so ein bisschen informiert drüber, was wäre, wenn ich mich stellen würde. Und ja, ich habe da mich mal erkundigt mit Gesetzbuch und so. Und das wäre eine Mindeststrafe von 6 Jahren. Und ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde. Mhm. Also das weiß man natürlich jetzt, das kann man ja so gar nicht sagen ohne eine Gerichtsverhandlung. Vor allen Dingen musst du bedenken, dass ein Richter das dir auch hoch anrechnet, wenn du sagst, ich melde mich freiwillig, ich stelle mich freiwillig, weil ich mein Leben verändern will, weil ich noch was aus meinem Leben machen möchte. Da garantiere ich dir, dass du auf jeden Fall auch einen Teil deiner Strafe, die dir eigentlich zusteht, auch erlassen bekommst. Und du hast eben die Chance, im Knast was zu lernen, was du so ja gar nicht mehr hast im Moment. Wie willst du es finanzieren? Wer soll dich betreuen? Es geht doch alles gar nicht mehr. Wenn ich es schaffen würde, von den Drogen wegzukommen, dann kann ich das, glaube ich, auch so schaffen. Ja, aber du hast tausend ist übertrieben, aber du hast so eine Menge Strafdelikte begangen. Das holt dich nur kurz oder lang ein, Sascha. Und dann hättest du einmal, wenn du dich stellst bei der Polizei, würdest du einmal reinen Tisch machen und auch für dich und dein Gewissen da rein. Du würdest sagen, so, ich lege jetzt alles hin. Ich bekenne mich zu dem, was ich gemacht habe. Ich habe viel Scheiße gebaut. Ich will jetzt einen neuen Anfang und ich bin auch bereit, die Suppe auszulöffeln, die ich mir da selbst eingebrockt habe. Ich will ein anderes Leben führen. Ich kann dich dazu nicht bequatschen. Ich kann dir nur von Ferne, wo immer du auch jetzt dich aufhältst, ich kann dir nur so meine Meinung sagen. 80 Kilometer von Köln entfernt. Ja. Auch für deinen Kumpel. Aber jetzt habe ich erstmal nur an dich gedacht und über dich gesprochen, dass es für dich das Allerbeste wäre. Es gibt nur diesen einen Weg, Sascha. Alles andere ist Scheiße. Alles andere ist Scheiße. Mhm. Da kommst du vom Regen in die Traufe. Pass auf. Möchtest du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte reden? Ja. Ja. Dann leg mal auf. Du kennst das Verfahren, ne? Nee. Du legst auf und wir rufen dich gleich noch mal an. Mhm. Und lass das mal tief in dich einwirken, was ich gerade gesagt habe. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Würde ich dir auch sagen, wenn wir nicht hier im Radio und im Fernsehen wären. Wenn wir beide uns gegenüber sitzen würden in der Kneipe, würde ich das genau so sagen, Sascha. Genau so. Ich bin da ganz überzeugt von. Mhm. Leg auf, wir rufen gleich nochmal an. Jo. Alles Gute. Tschö. Tschö. Unser Thema heißt, ich habe ein Leben zerstört. Wer von euch sag diesen schweren Satz, das sagt man ja auch nicht einfach so dahin, dann ist ja schon immer etwas ganz Gravierendes passiert. Ich habe ein Leben zerstört, vielleicht mutwillig, vielleicht sogar durch Gewalteinwirkung. Oder man kann ja auch das Leben eines anderen Menschen zerstören, ohne dass man eigentlich eigene Schuld trägt, vielleicht aus Versehen. Es ist halt irgendwie so passiert, aber ihr tragt die Schuld daran. Oder meint gar die Schuld daran zu tragen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 567 8100 und 11, Faxnummer 0800 567 8110. Lutz, grüß ich. Hallo Domian. Ja, Lutz, 17 Jahre. Stimmt? Ja, ich hab selber, glaube ich, ein Leben zerstört. Was heißt denn ich glaube? Was ist denn passiert? Also es war auf einer Kartbahn irgendwo in Deutschland. Ja. Also und wir sind einen kleinen Fremden gefahren. Das war, man konnte sich einschreiben. Und naja, ich wohne in Berlin. Mhm. Naja, und da war ich mit einem guten Bekannten gewesen. Und wir fahren auch zusammen so öfters Kart und sonst was. Mhm. Und er ist ein guter Kartfahrer und ein guter Freund eben. Naja, und wie das Schicksal so will, es war eine schnelle Kurve gewesen. Der sagt doch die Tamburello-Kurve, was in Imola, wo Senna gestorben ist, war. Ja, ja. Und das war genau ungefähr so, genauso fast so eine Kurve. Und davor war eine Bodenwelle und ich bin auf die Bodenwelle gekommen. Ich wollte ihn gerade überholen. Ich bin in der Innenseite und habe kurz die Haftung verloren und bin mit meinem rechten Vorderrad an sein linkes Hinterrad geditscht und er ist voll in die Mauer gekracht. Es war im Mai und seitdem sitzt er im Rollstuhl und macht eine Reha, aber also er ist nicht querschnittsgelähmt, aber er macht eine Reha. Und ich mache mir immer noch tierische Sorge, aber jeder von den Verantwortlichen, Streckenposten hat gesagt, ich trage keine Schuld, aber ich fühle mich so schuldig. Voriges Jahr im Mai passiert. Was? Voriges Jahr im Mai passiert. 99. Ja. Was für eine Verletzung genau hat er davon getragen? Irgendwas am Rücken. Irgendwas, ich kann es dir nicht sagen. Aber er sitzt im Rollstuhl, aber er kann die Beine schwer bewegen. Er macht eine Reha. Aber ich fühle mich trotzdem schuldig. Mhm. Aber jeder hat gesagt, ich bin schuldfrei. Mhm. Ist er so alt wie du? Ja. Ist so alt wie ich. Wie du. Ja. Reha heißt das, dass er eventuell die Chance hat. Er hat die Chance wieder zu gehen. Er hat die Chance. Aber trotzdem mache ich mir die Vorwürfe. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Hast du Kontakt mit ihm? Ja klar. Wir sehen ihn jeden Tag, telefonieren. Was sagt er denn? Gibt er dir auch die Schuld? Nein. Er gibt mir keine Schuld. Er sagt, ich bin schuldfrei, weil ich selber fühle mich schuldig. Sagst du ihm denn, hier, pass auf, ich habe so ein Gefühl, ich habe das Gefühl, als würde ich diese Schuld tragen. Ja, aber er meint, ich trage keine Schuld. Ja. Er hat auch selber gesagt, bei der Bodenwelle, es hätte mir genauso passieren können, dass ich da reinfahre. Wenn man solche Schuld trägt, dann gehen einem wahrscheinlich solche Sachen durch den Kopf. Ach, hätte ich mal dieses und jenes. Ja, klar. Was denkst du denn? Was hättest du denn anders machen sollen? Ich hätte nach der Kurve erst in der Schikane überholen sollen. Mhm. Das denke ich mir immer noch. Mhm. Warum musste ich gerade da überholen? Mhm. So einen dummen Siegeswinzern, warum? Mhm. Klar, sicher. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber es hätte natürlich auch in der Kurve gut gehen können. Ne? Und wenn die Leute, die davon auch Ahnung haben, die alle bestätigen, es ist ein Unglück. Es ist ein böser Zufall. Mhm. Aber es hilft ja alles nicht weiter, ne? Sonst geht's mir auch ganz gut, sonst was. Mir geht's eigentlich gut, ihm geht's auch so vom psychologischen sonst was gut. Mhm. Aber mir tut es eben so schweineleid. Mhm. Ich wollte das auch nicht. Wie sieht denn das jetzt bei ihm in seinem Leben aus? Ich könnte mir vorstellen, dass sich sein ganzes Leben jetzt auch dramatisch geändert hat, ne? Also zur Schule, da geht er noch, also ist ein bisschen anders. Er geht zwar schon auf den gleichen Schultyp, auf seinen alten Schultyp, aufs Gymnasium, aber er geht auf eine behindertengerechte Schule. Mhm. Also er ist nicht dumm, sonst was, nicht bettlägerig. Was ja auch schwierig ist für jemanden, der 17 ist und dann noch auf eine andere Schule, auf eine Behindertenschule gehen muss. Die Leute sind nicht behindert im Kopf, sie sind einfach nur ist klar. Ein Rollstuhlfahrer. Ja, ist klar, aber trotzdem ist es eine große Umstellung für jemanden, der halt vorher auf einer normalen Schule war, glaube ich. Ja, natürlich. Mhm. Hast du sich denn da so zurechtgefunden schon? Ja, klar. Mhm. Dem geht's eigentlich ganz gut. Mhm. Bist du auch noch Schüler? Ja, klar. Ja, und wie sieht das so im Freundeskreis, Bekanntenkreis aus? Stehen viele Leute zu ihm oder sind einige auf Distanz gegangen? Nee, gar nicht auf Distanz. Also die helfen ihm. Ich höre hier immer so schreckliche Geschichten, dass wenn so ein Unfall passiert ist, dass sich der Freundeskreis zurückzieht. Das ist bei ihm nicht der Fall, ein Glück. Und auch Freunde von mir pflegen noch engeren Kontakt zu ihm. Also ich gehe ihn auch oft besuchen zu Hause und so. Und also die Bilder auf, also der Unfall ist auch auf Video festgehalten worden. Und die Leute sagen, ich habe es nicht mit Absicht, das war die Bodenwelle, aber ich fühle mich schuldig ein bisschen. Mit Absicht natürlich auf keinen Fall, ne? Nein, aber ich meine, ich bin auf die Bodenwelle, bin mit dem rechten Vorderrad an sein Hinterrad gewitscht, man hat es gesehen, meine Hände waren am Lenkrad, ich habe nach links eingeschlagen, aber mein Kart ist kurz nach rechts ausgebrochen. Sag mal, Lutz, als das dann gerade passiert war, hast du den Unfall mitbekommen oder bist du weitergebrettert? Nein, ich bin nicht weitergebrettert. Ich habe mich in der Schikane angehalten und bin sofort zum Unfall gekommen. Und sah es schlimm aus? Ja, also es war allerdings das Notarzt da, sonst was. Also erstmal nicht wiederbelebt, sondern beatmet. Hattest du da im ersten Moment einen Schock und hattest Sorge, dass er gar gestorben ist? Ja. Weil ich bin ja noch Ayrton Senna-Fan, sagte er noch was. Und dieses Wochenende habe ich immer noch, und ich habe gedacht, sowas kann mir doch nie passieren, so ein schlimmer Unfall. Hast du seitdem wieder in einem Kart gesessen? Ja. Hast du? Also ich habe den Schock auch überwunden, ich fahre jetzt wieder, aber auf dieser Kartbahn bin ich nie wieder gefahren. Mit wem redest du denn über diese Schuldgefühle, die du hast? Mit Freunden, mit Eltern, aber alle sagen, ich habe keine Schuld. Also ich fühle mich sehr schuldig. Ich merke schon, da können dir alle Leute sagen, du hast keine Schuld, aber du empfindest es halt so. Ein bisschen. Also es geht schon wieder. Aber ich wollte einfach nur mal deine Meinung so wissen, weil du bist ja eigentlich so ein Typ, wo man mal anrufen kann. So wie du das jetzt geschildert hast, sage ich dir genau dasselbe, was du mir gerade gesagt hast. Ja, aber ich wollte dir noch was sagen. Guck dir mal an, seine Freundin, die er hat, die ist noch stärker zu ihm, die sind noch stärker. Mich wundert es eigentlich. Sie ist eigentlich so der Mensch, die so voll auf Äußerlichkeiten achtet. Und sie ist noch krasser, also die Beziehung. Also die hält auch weiter zu ihm. Ja, richtig. Und ich meine nur, mir tut es so verdammt leid. Was hast du denn versucht? Das ist ja auch ein berechtigtes Gefühl, dass dir das verdammt leid tut. Das ist ja noch wieder was anderes, als wenn man extreme Schuldgefühle hat. Ne? Das ist ja noch ein anderes Bier. Hast du irgendetwas getan, so wo du das Gefühl hast, damit zeige ich ihm das jetzt auch und damit ist es auch eine Geste, dass ich ihm das, dass ich wieder was gut machen will? Ja, klar. Was denn? Also, ich habe ihm seinen Helm, also er hat ja einen Helm vorher gehabt, der ist kaputt gegangen beim Aufprall und ich habe ihm einen neuen Helm von Bell gekauft. Also ich habe mein Konto geplündert und ich habe ihn in Michael Schumachers 99er Design airbrushen lassen. Und wenn er wiederkommt, dann kriegt er den von mir, als Überraschung. Achso, das ist doch schon. Das wissen seine Freunde, aber er weiß es nicht. Achso, hoffentlich hört er die Sendung nicht heute Abend. Ne, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, ja genau. Lutz, pass auf, ich würde gerne, dass du auch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Das brauche ich nicht. Ich fühle mich so ganz fit, aber ich wollte es einfach nur mal auch dir sagen, was deine Meinung ist. Ja, aber du sollst ja auch diese Schuldgefühle loskriegen. Richtige Schuldgefühle habe ich nicht. Es tut mir nur noch ein bisschen leid. Gut, das ist ja auch richtig so. Das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn du ich glaube, das Allerbeste, was du tun kannst, ist, weiter gut zu diesem Freund zu stehen, ihm zu helfen, ihm zur Seite zu stehen. Du, ich wollte dir noch was sagen. Freunde. Also, Dings ist hier, die ganze Aktion mit dem Helm kaufen, airwaschen. Also, der Helm ist nicht ganz billig gewesen, der hat so an die 3000 Mark gewonnen. Und das Airbrushing hat so 600 gekostet. Ist schon billig gewesen. Ja. Und ich glaube, mit Geld kann man zwar, er wird mit Sicherheit wieder laufen können und auf seine alte Schule zurückgehen. Also steh ihm bei, ich glaube, das ist die beste Therapie auch für dich. Und dann wird sich das schon wieder einrenken. Ja, das mache ich, aber ich meine nur, das ist immer noch ein bisschen, tut es mir immer noch Schweineleid, weil hätte ich überholt. Grüß ihn mal herzlich von mir, wenn er mich kennt. Er kennt dich. Er kennt mich, alles Gute. Gute Besserung. Also er ist zu Hause und er muss immer in so eine Klinik, aber also ein bisschen die Beine kann er immer noch bewegen, aber es geht schon wieder. Es geht also auch. Drück mir die Daumen. Alles Gute, Lutz. Ich rufe, was ist denn dein Thema morgen? Morgen haben wir kein festes Thema. Ach so. Alles Gute. Ja. Tschüss, Lutz. Danke, du. Tschüss. Jetzt begrüße ich die Inge herzlich und die Inge ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, Namen, Domian. Ja. Ja, mein Thema ist, ich habe mich mal überreden lassen wegen Abtreibung. Ist zwar jetzt schon länger her, aber wie lange ist es her? Ja, so knapp 4 Jahre. Und ich habe mich da von meinem damaligen Freund überreden lassen. Hab's auch machen lassen, aber ich komme da nicht mit zurecht. Und deshalb, ich habe ein Leben zerstört. Ja, genau. Ich stelle mir heute vor, wie es ausgesehen hätte und ob es blonde Haare hat oder blaue Augen. Ich stelle mir vor, wie groß es jetzt wäre und fürchterlich. In der wievielten Woche warst du, als die Abtreibung stattgefunden hat? Man kann das ja nur bis zum Anfang vom dritten Monat irgendwie. Und da in der Zeit lag ich da. Also man hat ja dann noch eine Woche Bedenkzeit. Wie lange warst du damals mit dem Mann zusammen gewesen schon? Ich denke mal, wir waren da so schon über 2 Jahre waren wir schon zusammen. Und er wollte ganz klar dieses Kind nicht haben. Nein. Warum? Erst hat er sich gefreut und ich mich natürlich auch. Ich meine, da war ich ja dann auch schon 26, 27. Und ich habe echt gedacht, jetzt wär das der Richtige. Und dann fing er auf einmal an, nee, das geht ja gar nicht. Und was waren denn seine Begründungen? Weswegen wollte er das Kind nicht haben? Ja, es kam dann später raus, dass er dann noch eine andere Freundin hatte. Mit der er dann ein Geschäft zusammen hatte. Das heißt, du bist heute mit dem nicht mehr zusammen? Nein, ich habe auch seitdem bin ich quasi richtig beziehungsgeschädigt, kann man sagen. Als du dann den Eingriff hast an dir vornehmen lassen, ja. Wie hast du dich nach und während des Eingriffes gefühlt? Ja, man kriegt das ja nicht mit, man kriegt ja eine Narkose und danach, ich habe mich einfach nur schmutzig, dreckig und... Hat er denn zu dir gestanden danach? Oder hat er dich auch? Er ist mitgekommen, er hat mich, ist dann auch mit mir nach Hause und... Aber... Das hat ja auch nicht viel geholfen. Nee, absolut nicht. Heute stellst du dir vor, wie alt das Kind wäre, wie es aussehen würde, ob es ein Junge wäre, ein Mädchen wäre. Ja, und vor allen Dingen das Problem ist, danach bin ich ja noch schwer krank geworden. Dann hat er mich ja sitzen lassen und jetzt kann ich gar keine Kinder mehr kriegen. Durch die Erkrankung danach? Nee, ja, ich habe ja Krebs gehabt, dann habe ich ja auch noch gekriegt. Ach so. Und jetzt kann ich keine Kinder mehr kriegen und das ist natürlich dann der doppelte Hammer dann. Dann denke ich immer, jetzt sage ich jetzt mal so, als wenn Gott mich bestrafen würde, dass ich jetzt das gemacht habe. So. Also die Krebserkrankung kam nach der Abtreibung? Ja, ja, später dann. Das war ein Gebärmutterkrebs oder was war das? Ja, ja, erst hieß es beim Frauenarzt, ich hätte da Zysten. Ja, aber dann habe ich schon zu dem gesagt, ich sage, das ist da bestimmt Krebs. Und da hat er mich dann nur halt ernst angeguckt, mein Gynäkologe. Und ja, und dann war mir das irgendwie schon fast klar. Und dann bin ich halt im Krankenhaus gewesen. Ja, und dann war das auch, ja, es könnte sein, dass sie danach keine Kinder kriegen. Haben mich also auch absolut nicht richtig behandelt als 28-jährige Frau dann da. Und kriegst dann auf einmal gesagt, wo du wach wirst, wo du auf der Frauenstation liegst und sie können jetzt keine Kinder mehr kriegen. Keine psychologische Betreuung. Nichts, gar nichts. Entschuldigung, hast du während der, oder kurz nach der Zeit der Abtreibung irgendwo mal eine psychologische Hilfe aufgesucht? Warst du in einer Beratung oder... Hast du dich mit irgendjemandem professionellem unterhalten? Ja, in der Gegend hier, wo ich wohne, also da ist das ziemlich schwierig, irgendwie einen Therapeuten zu finden. Ich habe zwar schon seit Jugend an einen Neurologe, der ist auch gleichzeitig ein Psychologe, und der schüttelt immer nur mit dem Kopf, wenn ich dem alles erzähle, was ich so erlebt habe. Und der wird mir auch so jedes Medikament verschreiben, aber das bringt mir nichts. Nee, das bringt nichts. Aber vielleicht wäre es in deinem Fall wirklich angebracht. Das ist ja alles so, das ist ja doppelt schwierig. Hast das noch nicht verwunden, dass du das Kind abgetrieben hast? Dann kommt die Erkrankung dazu, die hoffentlich als Erkrankung im Griff ist. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Ich habe ja dann die letzte Chemo abgebrochen und ja, weil das da in dem Krankenhaus so ziemlich katastrophal war. Ich bin dann wirklich auf so eine Station gewesen, wo wirklich dann alle schon fast den Löffel abgegeben haben. Und du bist dann da die jüngste Patientin. Also das heißt, eine Belastung durch die Krankheit, da ist eine seelische Belastung da nach wie vor. Und, dass du keine Kinder wahrscheinlich mehr kriegen kannst. Dann wäre es sicher doch sehr angebracht, wenn du dich mal um eine Psychotherapie bemühen würdest. Ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich da mal fragen kann. Ich bin hier aus Duisburg und ich habe kein Auto, keine Arbeit. Aber in Duisburg kann man das alles machen lassen, im Ruhrgebiet mit Sicherheit. Pass ja, auf. Aber das ist ja dann alles immer weiter weg, ne? Und dann ist so nicht unbedingt, Inge, nicht unbedingt. Wir würden dir gerne helfen. Ich möchte, dass du mit der Elke, das ist meine Psychologin heute Nacht, jetzt mal ein paar Worte redest. Die kann dir gerade auch bezogen auf dein Lebensumfeld ein paar Tipps geben, wie du das machst und wo du eventuell hingehen kannst, okay? Ja, das wäre natürlich schön. Und ich hätte vielleicht noch eine kleine Bitte. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch Frauen, die in so einer ähnlichen Position sind, die das auch schon mal erlebt haben, dass sie eine Totaloperation gehabt haben und auch nicht richtig zurechtkommen. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht... Auch da bin ich fast sicher, dass es da sogar Selbsthilfegruppen gibt. Darüber kann dich auch meine Psychologin informieren. Ja, das wäre super. Dennoch würden wir dir auch irgendwelche Telefonnummern weiterreichen, wenn hier was reinkommt. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Inge. Danke. 1.30 Uhr und 37 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema: Ich habe ein Leben zerstört. Wer von euch fühlt sich dafür verantwortlich, dass er das Leben eines anderen Menschen zerstört hat? Bewusst, mutwillig oder vielleicht aus Versehen? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, von eurer Geschichte, von dem, was ihr erlebt habt, erfahren habt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden und ich begrüße Sie ganz herzlich mit Nicole und sie ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Nicole, wessen Leben hast du zerstört? Ja, also ich bin der Meinung, ich habe dazu beigetragen, dass das Leben meiner Schwester jetzt sehr unzufrieden verläuft. Mhm. Also, warum? Also meine Schwester ist jetzt im Heim. Wie alt ist sie? 16. Mhm. Und sie ist im Heim gekommen mit ungefähr mit 11 oder 12 Jahren. Mhm. Und ja, wie das so ist, also ich bin die Älteste gewesen. Mhm. Meine Schwester ist die Zweitälteste und ich bin der Meinung, ich habe sie halt so ein bisschen zu krass behandelt früher. Mhm. Warum ist sie ins Heim gekommen, die Schwester? Mhm. Ja, sie hat sich mit meiner Mutter nicht mehr so gut verstanden und hat geklaut und ist nicht mal zur Schule gegangen, ist so aggressiv geworden den anderen gegenüber und ja auch sich selber gegenüber. Also sie wollte sich immer so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, so durch Drohbriefe, sie will sich umbringen und ja, sie hat halt auch geklaut, die hat meine Mutter bestohlen, viel Geld. Seid ihr bei der Mutter alleine aufgewachsen? Ja, meine Mama war alleinerziehend. Mhm. Und ihr beiden Mädels? Ich habe noch eine ganz junge Schwester. Die lebt noch zu Hause? Die lebt noch zu Hause, also ich wohne jetzt auch nicht mehr zu Hause. Mhm. Also ist nur diese eine Schwester ins Heim gekommen, weil deine Mutter, kann man ja vielleicht so sagen, mit ihr nicht mehr fertig wurde. Ja, sie wurde mit ihr auch nicht mehr fertig, weil... Welche konkreten Vorwürfe machst du dir denn jetzt, dass du sie, du sagst gerade, zu krass behandelt hast? Ja, also ich möchte mal so sagen, es gibt ja in gewisser Weise eine normale, gesunde Geschwisterrivalität, aber ich muss sagen, ich habe sie früher also gehasst. Ich hatte auch ein bisschen irgendwie so einen kleinen Spleen im Kopf und Warum hast du sie denn gehasst? Du warst ja nur 5 Jahre älter. Ja. Das macht ja viel aus. Ich habe immer geglaubt, ich sage das jetzt mal so, wie es ist, ich habe immer geglaubt, sie wäre hässlich. Und habe sie, ja, das hört sich doof an, aber ich habe geglaubt, sie wäre hässlich und dann habe ich sie auch einfach so... Gehänselt. Gehänselt, ja. Und sie war sehr explosiv, ja. Mhm. Und das fand ich früher immer total gut. Habe sie dann extra geärgert, dass sie sich ja aufregt und dann war sie auch nicht kleinlich. Hat dann auch mal mit Gegenständen geschmissen und wir haben uns dann echt die Augen blau gehauen und ich habe sie immer provoziert, jeden Tag. Provoziert, Sticheleien, gehänselt. Also ihr das Leben richtig schwer gemacht. Ganz schwer gemacht, ja. Genau. Aber nochmal weiter zurückgedacht. Du sagst, ich habe sie gehasst. Ja, also so hat so. Also sehr abgelehnt zumindest. Aber woher kam, nur tiefgründig, woher kam diese Ablehnung? Ich kann das nicht so. War das denn von Anfang an so, als sie auf die Welt kam? Da warst du ja auch schon, ja, 5 Jahre warst du, da kannst du dich daran erinnern. Daran kann ich mich so gut wie gar nicht mehr dran erinnern, aber meine Mom sagt schon, ich hätte sie von vornherein gehasst und meine Schwester sagt das jetzt mittlerweile auch so. Ne? Und hast du denn ein anderes Verhältnis zu der ganz kleinen Schwester? Ja, ganz anders, weil sie ist auch eine andere Persönlichkeit irgendwie. Wann ist die denn, ist sie eine ganze Weile schon im Heim, 5 Jahre, ne? Ja, aber sie kommt da auch nicht zurecht und das ist eben halt das, was mich so beunruhigt. Wann ist dir denn, was ich fragen wollte, wann ist dir denn so ein Licht aufgegangen und hast gesagt, na vielleicht habe ich sie auch zu hart behandelt, vielleicht bin ich ja auch mit Schuld daran, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist? Nachdem sie angefangen hat, sich mir gegenüber zu öffnen und auch Kontakt mit mir aufzunehmen und zu sagen so, ey Niki, ruf mich doch mal an oder also, komm mich doch mal besuchen oder so. Ach, das ist von ihr ausgegangen? Ja. Trotz, dass du sie so schlecht behandelt hast früher? Mhm. Wie ist denn euer Verhältnis heute? Redet ihr viel miteinander? Trefft ihr euch viel? Wir reden viel miteinander, aber sie eben halt, sie macht halt heutzutage noch so ein paar krumme Dinger in Anführungsstrichen. Wollen sie mir auch erzählt, also sie... Sie geht nicht zur Schule und kifft und so weiter und das finde ich natürlich nicht so toll. Ne? Hast du ihr das denn gesagt, dass du ein schlechtes Gewissen hast und hast du dich entschuldigt bei ihr, dass du früher so viel Mist gebaut hast? Ja, das habe ich schon getan. Das war schon mal ganz gut. Wie hat sie es aufgenommen? Sie sagt, sie weiß das auch, dass ich früher sehr scheiße zu ihr war, das hat sie so auch ausgedrückt und dass ich ziemlich krass war und sie auch mit mir früher nie reden konnte. Und mittlerweile, ja, sagt sie, dass sie sich freut, dass wir so einen guten Kontakt haben. Ich wollte sagen, immerhin, ihr redet jetzt miteinander. Und du hast ja jetzt die Chance, du bist erst 21, bist du? Ja, du bist erst 21, sie ist 16. Du hast ja jetzt die Chance, noch ganz, ganz, ganz viel gut zu machen. Ja, wobei ich weiß, ich kann diese große Verantwortung nicht halten. Also, wir können nur telefonieren und ich kann das auffangen, was sie mir erzählt, dass sie Probleme hat, wieder mal in der Schule und wieder auf der 6. Schule ist. Ja, was meinst du denn mit großer Verantwortung halten? Ja, sie würde am liebsten zu mir ziehen. Das geht nicht. Nein. Nee, das geht also leider nicht. Und sie hat eine Chance, eine Lehre zu bekommen oder erstmal einen Schulabschluss zu machen, ne? Den hat sie ja auch noch nicht. Und sie strebt ihn auch gar nicht an. Warum kann sie nicht zu dir ziehen? Ja, ich wohne alleine. Und ich weiß auch nicht, ob ich diese Verantwortung übernehmen möchte, weil die Erzieher in dem Heim haben schon große Schwierigkeiten. Ich verstehe. Gut, es muss ja vielleicht euch jetzt nicht gerade so extrem sich dann umwandeln, das Verhältnis. Aber du kannst ja in einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad immer bei ihr sein. Ihr vielleicht auch helfen bei der Organisation ihres Lebens. Einfach für sie da sein. Ja. Wenn es jetzt nicht gleich zu einer Wohngemeinschaft kommt, okay, das muss sie halt dann auch akzeptieren. Das kannst du ihr hoffentlich auch klar erklären, warum du das nicht möchtest. Kannst du es? Ja, ich denke schon. Da haben wir auch drüber geredet. Ne? Aber nehmen wir mal an, sie kommt dann irgendwann aus dem Heim raus und sie sucht eine Wohnung. Dann kannst du zur Stelle sein, mit ihr zusammen suchen. Ihr bei den Formalitäten helfen. Nur als Beispiel jetzt mal. Es können auch 1000 andere Sachen sein. Dass du einfach da bist. Dass ihr wohnt auch in einer Stadt? Nee, sie wohnt 300 Kilometer weiter. Sie wohnt also in Norddeutschland. Aber wir sind also in regelmäßigen telefonischen Kontakt miteinander. Ja. Bist du denn so grundsätzlich optimistisch, dass ihr das hinkriegt, ihr beiden? Wir beide ja. Nur ich weiß nicht, ob sie das sind, was sie selber. Mhm. Weil jeder Mensch muss ja für sich eine Perspektive haben. Mhm. Und das sieht für sie im Moment nicht so rosig aus. Mhm. Aber da kann ja ein kleiner Zufall kommen, dann macht das Bing sowas bei mir auch so, ist bei jedem vielleicht. Und das heißt ja nicht gleich, dass sie auf eine schiefe Bahn gerät oder so. Also ich glaube, da ist noch eine gute Chance irgendwie zu finden. Ich habe ein Leben zerstört, hast du vielleicht eine Weile gemacht und du bist trickst mit. Ich habe dazu beigetragen. Du hast dazu beigetragen, dass da vieles schiefgelaufen ist, aber nun kannst du auch dazu beitragen, dass vielleicht vieles wieder gut läuft. Wenn sie natürlich auch mitzieht. Ohne sie geht ja, das hoffe ich. Das hoffe ich ganz stark. Wirklich. Ich wünsche es euch auch. Alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. Achim, wo ist er hier? 33. Hallo Achim. Hi Domian. Hi. Du hast dich auch zu dem doch eher harten Thema gemeldet. Was ist geschehen bei dir? Ja, ist irgendwo, ja, fast durchschnittlich und trotzdem für mich ganz besonders. Ich habe das Gefühl, ich habe das Leben meiner Mutter zerstört irgendwo. Inwiefern? Tja, Urgeschichte ist, meine Eltern sind geschieden, ich komme aus einem geschiedenen Elternhaus. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Konflikt meiner Eltern dazu geführt hat, dass meine Mutter Alkoholikerin wurde. Mhm. Auf jeden Fall. Wie alt warst du, als sie Alkoholikerin wurde? Das kann ich gar nicht so genau sagen, mhm. weil du bist 12, du bist 13, mhm. du bist 15 und du weißt nicht, hat deine Mutter Kaugummi gegessen oder hat sie Alkohol getrunken? Ja, ist klar. Aber du bist bei deiner Mutter dann aufgewachsen? Tja, irgendwo so bis zu meinem 14, 15 Lebensjahr lebten meine Eltern noch zusammen, mhm. und dann habe ich erst bei meiner Mutter gelebt, dann habe ich wieder bei meinem Vater gelebt, dann habe ich wieder bei meiner Mutter gelebt. Mhm. Und irgendwann habe ich realisiert, dass meine Mutter Alkoholikerin mhm. ist. Wie alt warst du da, als du das richtig kapiert hast? So um die 17. Mhm. Wie hast du das da? Wie ist dir das klar geworden? Das war irgendwo eine Form von Verzweiflung, weil ich immer versucht habe, Ansprache an meine Mutter zu richten und mhm. es hat nie geholfen. Und mhm. den Weg, den ich dann gesucht habe, war in die Suchthilfe mhm. und habe mit diesen Menschen gesprochen und diese Menschen haben mir damals die Empfehlung gegeben, ignorieren Sie Ihre Mutter, mhm. weil solange sie noch normale Ansprache aus ihrem sozialen Umfeld hat, mhm. Weiß sie, dass alles in Ordnung mhm. ist. Ja. Und solange alles in Ordnung ist, brauche ich auch nichts ändern. Mhm. Jetzt sagst du, du hast den Eindruck, dass du das Leben deiner Mutter zerstört hast. Warum? Ja, ich habe noch zwei Brüder. Meine Brüder waren für meine Mutter irgendwo immer da. Sie haben mir das soziale Umfeld gegeben. Wie alt sind denn die Brüder? Oder sind die Brüder alt? Die sind jünger als ich. Jünger als du. Mhm. Also du hast denn den Rat befolgt, den man dir da gegeben hat? Ja, irgendwo. Das heißt, und heute sage ich mir, es war verdammt normal, irgendwo vielleicht eine Ausrede für mich auch selber, mhm. weil es ja ein einfacher Fluchtweg war. Was hast du denn dann konkret gemacht, nachdem du von der Drogenberatung so beraten worden bist? Ich habe den Kontakt abgebrochen zu meiner Mutter. Und bist ausgezogen auch? Ja, ich bin ausgezogen und ich habe dann auch irgendwo jahrelang keinen Kontakt zu meiner Mutter gehabt. Mhm. Irgendwann habe ich dann meine Mutter mal in der Fußgängerzone aufgesammelt. Ehrlich? Schwankenderweise und habe sie dann ins Krankenhaus eingeliefert und habe gesagt, ich übernehme jegliche Verantwortung, egal was hier passiert, die bleibt da. Moment, du hast sie zufällig in einer Fußgängerzone gefunden, gesehen? Ja, so nach dem Motto, es war Schritte voran zurück. War sie als Bettlerin da? Nee, sie war einfach nur total alkoholisiert und hat versucht, irgendwo die täglichen mhm. Dinge des Lebens. Und du hast sie gesehen, nachdem du einige Jahre keinen Kontakt hattest? Ja, genau. Das stelle ich mir aber heftig vor. Ich habe einige Jahre keinen Kontakt zu meiner Mutter und gehe zufällig durch eine Fußgängerzone und sehe sie besoffen sitzen irgendwo. Nein, nicht sitzen, sondern laufen mhm. und leider Gottes eben nicht straight ahead, sondern mhm. so ein bisschen zwei Schritte vor einen zurück, wie ich schon sagte. Was ist denn aus deiner Mutter dann geworden? Tja, ich habe meine Mutter dann ins Krankenhaus gebracht und da ist sie zur Entgiftung geblieben. Dann ist sie auch in die Entziehungskur gegangen. Ich habe dann mit meiner Mutter einige Besuche bei einem Psychotherapeuten auch gemeinsam gemacht, mhm. um mit ihr den Weg zu gehen. Dann kam irgendwann Ostern und dann bin ich mit ihr Richtung Norddeutschland gefahren, mit meiner Freundin zusammen. Habe allerdings dann vermutlich den Fehler gemacht, dass ich sie bei ihrer Freundin, bei ihrer Schwester abgesetzt habe. Und habe mit meiner Freundin ein paar Tage auf die Insel gemacht. Mhm. Und dann sind wir wieder zurückgefahren in unsere Heimatstädtchen. Und dann habe ich gesagt, so, und das war jetzt Ostern, schön und fertig, sei mir nicht böse. Ich fahre jetzt mit meiner Freundin nochmal eben 3 Tage nach Paris. Mhm. Als ich zurückkam, war sie wieder voll drauf. Mhm. Wie lange liegt das zurück jetzt? Das ist jetzt ungefähr 7 Jahre. Nein, 7 Jahre zurück. So, und heute? Was ist heute? Ja, meine Mutter ist letztes Jahr im August verstorben. Mhm. Aufgrund der Folgen des Alkoholkonsums? Genau. Mhm. Und hast du denn damals dann, nach diesem Rückfall, den du da dann miterlebt hast, wieder sie fallen lassen? Oder hast du dich weiter um sie da bemüht? Nein, ich habe danach nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen und habe also, das war irgendwo wie so ein traumatisches Erlebnis bei mir. Ich habe dann damals bei ihr angeklingelt und mein Vater und ich, wir haben eine ziemlich identische Stimme. Mhm. Und sie meinte zunächst, mich an der Tür zu wissen und ich bin dann hochgekommen. Und dann hat sie mich der Tür verwiesen und hat gesagt, also du brauchst nicht mehr wiederkommen, du hast mich fallen lassen und ich will dich nie wieder sehen. Nun waren doch damals deine Brüder dann auch schon ein bisschen älter. Hast du dich mit denen besprochen, was man tun kann, was zu tun ist? Ja, eigentlich weniger, weil meine Brüder meines Erachtens nach damals mit sich selbst genug Probleme hatten. Machen dir denn heute die Brüder Vorwürfe? Nein, überhaupt nicht. Es macht dir niemand Vorwürfe, die machst du dir selbst. Ja, ich mache mir einfach selbst Vorwürfe, weil ich einfach sage, ich habe meine Mutter total ignoriert und meine Brüder haben ja ständig den Kontakt zu meiner Mutter irgendwo versucht aufrechtzuerhalten. Hatten die eigentlich bis zum Schluss Kontakt zu ihr? Nahezu, ja. Hast du sie dann in ihrer letzten Lebensphase nochmal gesehen? Nein. Du hast irgendwann die Todesmitteilung bekommen? Ja, ich habe... Dummerweise waren meine Brüder zu dem Zeitpunkt auch noch auf Mallorca auf Urlaub und ich war der Erste und Einzige, der es erfahren hat. Ausgerechnet ich, der im Prinzip eigentlich jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihr hatte. Wie hat sich denn eigentlich euer Vater, dein Vater verhalten? Der hat das ja nur auch mitbekommen, dass sie so schwer alkoholkrank ist. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich heute noch Hochachtung vor meinem Vater. Er hat in dem Moment, wo die Todesmitteilung kam, gesagt, wir sind geschieden, aber ihr seid Kinder aus Liebe und es war meine Frau und ihr seid nicht umsonst irgendwo. Gut, das war als deine Mutter verstorben. Ja. Ich meinte es eigentlich vorher, all die vielen Jahre, das hat er ja auch mitbekommen. Hat er irgendwann auch mal zu dir gesagt, es hilft nichts, wir können nichts machen? Oder wie hat er sich geäußert? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eigentlich immer irgendwo so nur Hass. Gegenseitig. Das heißt also, sowohl die Äußerungen, die ich via meiner Brüder von meiner Mutter mitbekommen habe, als auch die Äußerungen meines Vaters mir gegenüber. Weißt du, Achim, mein Wissen und meine Erfahrung über und mit alkoholkranken Menschen geht wirklich aber auch in die Richtung, die du letztendlich praktiziert hast, nämlich, dass man diesen Menschen letztendlich nicht helfen kann, wenn sie sich nicht helfen wollen. Wenn sie sich selbst nicht helfen wollen, dass man eigentlich überhaupt gar nichts tun kann. Und ich finde auch diesen Ratschlag, den man dir damals gegeben hat, eigentlich auch richtig. Ja. Lass sie fallen. Sie muss es selbst kapieren. Sie hat es selbst nicht geschafft. Ich glaube nicht, dass du es geschafft hättest. Ich glaube nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Dafür war das Gespräch zu kurz jetzt. Aber ja. Ich vermute nicht, dass du hättest die konkrete Hilfestellung leisten können. Ich weiß es nicht, aber... Ich denke mir immer... Meine Brüder haben dadurch, dass sie irgendwo vielleicht aufgrund ihres dicken Felles oder ihrer Geduld immer mehr Kontakt zu meiner Mutter gehalten haben, haben da einen leichteren Abschied gehabt, beziehungsweise ein leichteres Auseinandergehen damit gehabt. Ich war derjenige, der irgendwann vor dieser gottverdammten Kiste gestanden hat und hat gesagt, 8 Jahre, 9 Jahre, nichts und zwischendurch 2, 3 Versuche und ist es ja noch weil ich habe, das war das Schlimme, wo ich so unheimlich daran geknackt habe nach dem Tod meiner Mutter. Ich habe in ihren Unterlagen Briefe an mich gefunden, die sie nie abgeschickt hat. Was stand in den Briefen drin? Unendlich viel Liebe. Die sie vermitteln wollte, unendlich viel Gütlichkeit, die sie verbreiten wollte, unendlich viel Wiedergutmachung und auch Erkenntnis. Was war denn eigentlich, hast du das hinterher rausbekommen, das Grundproblem deiner Mutter, dass sie überhaupt in den Alkoholismus abgedriftet ist? War das die gescheiterte Ehe? Oder gab es irgendwas anderes, was du nicht wusstest? Ich glaube, dass das keiner von uns vielleicht dummerweise auch, weil sich nie jemand wirklich irgendwie damit auseinandersetzen wollte. Das mag schon sein. Jetzt ist einige Zeit vergangen, aber es ist in dir sehr präsent noch. Ja, ist ja gerade mal ein halbes Jahr her. Ich meine auch dieses Schuldgefühl, ganz, ganz, ganz klar. Ja. Hast du jemanden, mit dem du darüber reden kannst? Schlecht. Ich hab eine Partnerin, aber dummerweise, was heißt dummerweise, tragischerweise ist Anfang Januar ihr Vater verstorben und sie hatte auch nicht unbedingt ein gütliches und glückliches Verhältnis zu ihr. Und insofern ist das mit Sicherheit... So, dass mit der, durch die eigene Problematik überlagert ist und sie gar, kein, ja. gar keine Zeit und kein offenes Ohr hat. Ja, weil wenn das Thema aufkommt, dann denkt sie über ihr Problem nach, was ich auch verstehen kann. Ja, ja. Achim, darf ich dir denn auch anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein bisschen redest jetzt? Gerne, ja. Ja, dann leg mal auf und du wirst von Elke, Elke ist es, gleich angerufen. Ich danke dir, du. Ich wünsche alles Gute. Alles klar, ciao. Auf Wiederhören, Achim. Sabine, auch 33 Jahre alt. Hallo, Domian. Hallo, Sabine. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ja, und geht's so besser? Ja, so ist besser. Also, was ich vorweg schicken möchte, ist, dass ich das, was ich jetzt erzähle, nicht erzähle, um im Fernsehen was zu sagen, sondern um deutlich zu machen, was in Deutschland möglich ist, ohne dass Justiz einschreitet. Mhm. Was ist passiert? Also ich habe zwei Leben zerstört und wirklich ganz zerstört, und zwar meine beiden Kinder. Du hast die Leben deiner beiden Kinder zerstört? Ja. Was heißt das konkret? Es heißt konkret, dass ich in einer Sekte groß geworden bin, also aufgewachsen bin. Eine Sekte? Ja, ich bin in eine Sekte hineingeboren worden. Meine Eltern haben dort gelebt. Kannst du den Namen der Sekte nennen? Nein, möchte ich nicht. Mhm. Und ich habe dann irgendwann einen Jungen bekommen im Elternhaus, ohne dass ein Arzt dabei war. Den hat mein Vater direkt nach der Geburt umgebracht. Wie bitte? Den hat mein Vater direkt nach der Geburt umgebracht. Den Jungen? Das ja, Kind? Ja, er ist also gar nicht registriert worden, der Junge. Und deshalb ist es eigentlich auch gar keinem so genau aufgefallen. Es war so, dass ich immer weit Kleidung anziehen musste. Ich war sehr pummelig. Ich war noch sehr, sehr jung. Sehr pummelig. Wie alt warst du? Ich war 11. Du warst 11, als du das Kind bekommen hast? Ja. Wie war es dazu gekommen, dass du schwanger geworden warst? Ja, eben aufgrund der Sektenmitgliedschaft und... Wie, aufgrund der Sektenmitgliedschaft? Ja, es ist einfach so gewesen, dass in dieser Sekte Missbrauch an der Tagesordnung war. Ach so. Mhm. Und wir halt immer Meetings hatten, wo Kinder missbraucht wurden, und ich bin dann schwanger geworden. Ihr hattet Treffen, wo gezielt Kinder missbraucht wurden? Ja, also es ist einfach, in satanischen Sekten ist das so. Eine satanische Sekte. Ja. Und es ist auch so, dass Videos mit den Kindern gedreht werden, die dann verkauft werden. Und also Kinderpornografie hergestellt wird. Und dein Vater hat dieses Kind umgebracht nach der Geburt, genau. Hast du das gesehen? Ja, ich war dabei. Ich habe dieses Kind geboren und er hat direkt danach dieses Kind umgebracht. Wie hat er das Kind umgebracht? Er hat ihm den Kopf nach hinten gedreht. Also er hat im Grunde den Kopf einmal um die Achse gedreht und dann war es tot. Und das Kind war lebensfähig, es hat gelebt. Es ist zwar zu früh gekommen, aber es hat gelebt. Was hat er mit dem Kind gemacht danach? Das weiß ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Also es war ja dann so, dass ich erstmal verseucht wurde von meiner Mutter und dieses Kind war dann einfach weg. Und da ist auch nie wieder drüber gesprochen worden. Du hast aber gerade am Anfang von zwei Kindern gesprochen. Ja, und ich habe dann 11 Jahre später eine Tochter bekommen, die... Also im Alter von 22 Jahren? Genau. Mhm. Und die wäre jetzt 11. Mhm. Und die ist Weihnachten in einem Snap-Video ums Leben gekommen. Was? Wie ist sie ums Leben gekommen? In einem Snap-Video. In einem Video, in dem Kinder so brutal missbraucht und auch misshandelt werden, dass sie ums Leben kommen. Du erzählst mir Sachen, ich bin völlig sprachlos. Wo wurde dieses Video produziert? Wer hat das gemacht? Ich weiß nicht, wo es produziert wurde. Ich weiß, dass es von dieser Sekte auch produziert wurde. Wie alt war das? Meine Tochter hat nie in Deutschland gelebt. Sie hat nie bei mir gelebt. Also man hat dir das Kind auch direkt, nachdem du es geboren hast, weggenommen? Ja, und dieses Kind ist auch nie registriert worden. Es ist ins Ausland gebracht worden. Wer ist der Vater dieses Kindes gewesen? Mein Bruder. Dein Bruder? Ja, das sieht man auch auf Fotos ganz deutlich. Du warst 22 Jahre alt, als es geboren wurde. Ja. Wie ist es zu erklären, dass der Bruder dann... Mein Bruder ist auch Mitglied in dieser Sekte und er ist inzwischen hohes Mitglied in der Sekte. Bist du vergewaltigt worden von deinem Bruder? Ja, auch in diesen Meetings halt. Es ist einfach so, dass ich mich ganz schlecht von dieser Sekte befreien kann, aufgrund... Du bist immer noch bei der Sekte. Ich habe inzwischen ein bisschen mehr Abstand. Also es war schon sehr extrem noch, aber es ist inzwischen so, dass es mehr Abstand gibt. Also ich glaube, ich muss dazu erklären, ich bin multiple und ich als Außenperson habe keinen Kontakt zu der Sekte, aber es gibt Innenpersonen, die eben immer wieder gezwungen werden, Kontakt aufzunehmen. Also multiple, das ist ein psychisches Krankheitsbild, ja, über das wir uns jetzt aber gar nicht unterhalten müssen. Nee, das will ich auch gar nicht, aber ich glaube, aber, einfach zu erklären. Aber wir wollen klarstellen, nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass die Leute denken, es ist eine multiple Persönlichkeit, die denkt sich das alles aus. Nein, das ist alles real passiert. Das ist real passiert, ja. Und dein Krankheitsbild hat damit erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Nein, ich sage das jetzt auch nur, dass eine Erklärung ist, warum ich immer noch Kontakt zu dieser Sekte habe. Also, dass ich das nicht freiwillig mache, zu denen Kontakt aufnehme, sondern im Grunde dazu gezwungen werde. Sabine, ich möchte noch einmal auf das zweite Kind zurückkommen. Ja. Du hast dieses Kind hat man dir auch weggenommen. Ja. Ich habe es gesehen, da war es 6 Jahre alt, da habe ich es zuletzt gesehen. 6 Jahre alt ist es geworden? Nein, es ist 11 geworden, aber ich habe es das letzte Mal gesehen, als es 6 war. Mhm. Und du weißt nicht genau, wo es aufgewachsen ist? Ich weiß, dass es in Frankreich aufgewachsen ist. Und wie hast du das jetzt genau erfahren, dass es in dieser Produktion, in dieser Videoproduktion ja, hingerichtet worden ist, oder wie man das nennen mag? Also es ist so gewesen, dass wir eigentlich Weihnachten zu einem Meeting hätten fahren müssen, wir uns aber in die Psychiatrie geflüchtet haben, damit wir nicht hinfahren brauchen, damit wir dort in Schutz sind. Und danach waren wir bei einem Meeting, weil wir uns nicht schützen konnten. Was heißt denn Meeting? Ja, solch einem Treffen. Treffen also, von der Sekte. Ja, genau. Mhm. Und da wurde halt einer Person von unserem System dieses Video gezeigt. Woher wusstest du, dass es dein Kind ist? Weil wir immer wieder Fotos gezeigt bekommen haben, Fotos gesehen haben. Wir haben dieses Kind mit 6 Jahren das letzte Mal persönlich gesehen. Oder ich habe es persönlich gesehen. Mhm. Und habe von diesem 6-jährigen Kind auch Fotos. Was genau hast du dann auf dem Video gesehen? In dem Video gesehen? Ja, dass es halt missbraucht worden ist und dass es verprügelt wurde, misshandelt wurde. Soll ich jetzt direkt darauf eingehen, was ich gesehen habe? Ja. Also es fängt an mit Zigaretten auf dem Körper ausbrennen, es geht weiter mit Peitschen, es geht weiter, dass ein Mann nach dem anderen sich über ihm oder an ihm vergeht. Also ich möchte einfach nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, das reicht. Und man hat in dem Video auch gesehen, wie das Kind dann umgebracht worden ist. Ja. Das ist einfach das, womit diese Sekte ihr Geld bekommt. Also Sabine, du kannst natürlich jetzt verstehen, dass sowohl in mir, vorausgesetzt das stimmt, was du mir alles erzählt hast, sowohl in mir als auch wahrscheinlich bei Hunderttausenden von Menschen, die das jetzt mitverfolgt haben, eine Empörung nach oben steigt, die gar nicht zu beschreiben ist. Und genau das ist der Zweck meines Anrufes. So, Frage, warum wendest du dich nicht an die Polizei? Weil ich das nicht kann. Weil meine Innenperson alles dagegen tun würden. Weil die einfach noch so viele Programme in sich haben. Du kannst natürlich jetzt davon ausgehen, zu Recht auch, dass man uns wird ansprechen. Dass auch uns die Polizei ansprechen wird. Die Informationen haben wollen. Mhm. Bist du bereit, diese Informationen über uns zumindest weiterzureichen? Nein. Aber du trägst dann bin ich auch tot. Das ist so. Dazu bin ich einfach noch viel zu sehr in Gefahr. Du trägst du natürlich eine sehr hohe Verantwortung für all das, was da eventuell noch passieren wird oder passiert zurzeit. Es ist so, dass ich denke, dass mich Sektmitglieder hören. Das wird wohl oder übel so sein. Mhm. Ich denke, dass es gut ist, dass die mich hören, damit sie einfach merken, dass ich ein ganzes Stück stärker geworden bin, wie ich mal war. Dass ich in der Therapie ein ganzes Stück weitergekommen bin und dass sie sehen, dass ich nicht mehr meinen Mund zu allem halte, sondern Sabine, dass ich meinen Mund auch aufmache. Mhm. Sabine, ich bin sicher, dass bei der ungeheuren Schwere dessen, was du hier vorgetragen hast, du unter massivsten Polizeischutz gestellt wirst, wenn du eine Aussage machst und du sicher keine Sorge haben musst um dein eigenes Leben. Domian, es ist ja nicht so, dass da 5 oder 6 Leute dran beteiligt sind. Das zieht sich durch alle Schichten. Wir haben schon mal miteinander telefoniert und da habe ich dir das auch erzählt. Es zieht sich durch alle Schichten der Bevölkerung. Die Sekte, die wollen nicht irgendwelche Bauarbeiter oder sonst was. Die suchen sich ganz gezielt Ärzte oder Politiker oder sonst was. Mhm. Und da habe ich keine Chance. Ja, also wir werden uns mal nach der Sendung nochmal unterhalten miteinander. Weil jetzt die Sendung vorbei ist, ist es mir ein Anliegen, nochmal mit dir zu reden. Mhm. Leg mal auf und ich werde mich gleich bei dir nochmal telefonisch melden. Okay, okay, danke schön. Okay. Dem müssen wir jetzt mal nachgehen. Also das klingt alles sehr, sehr, sehr merkwürdig und sehr seltsam. Ich sage Tschüss bis morgen. In der Technik, Markus Liebentanz. Ciao.